Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's continue. Lasst uns fortfahren. So now, yesterday you learned that you have to choose to intensely crave the Word of God. Gestern hast du gelernt, dass du dich entscheiden musst, dich intensiv nach dem Wort Gottes zu sehnen. Look the promise that Peter gives it. Schauen wir uns die Verheißung an, die Petrus uns gibt. For this milk, which of course he talks about is the Word of God, Denn diese Milch, wovon er spricht, ist natürlich das Wort Gottes, will cause you to grow into maturity, wird euch zur Reife führen, fully nourished and strong for life. vollständig nähren und stark für das Leben machen. Now, let's start from back to the front. Betrachten wir den Satz von hinten nach vorne. If I will ask you a very simple question. Ich stelle dir eine ganz einfache Frage. If I would have a guaranteed way Wenn ich dir einen sicheren Weg garantieren würde, for you to grow into maturity der dich in Reife wachsen lässt, and become fully nourished and strong in your life, dich voll nährt und dich in deinem Leben stark macht, would you want that? würdest du das wollen? I mean, every normal thinking person would say, oh yes. Jeder normal denkende Mensch würde sagen, oh ja. Have you ever met an adult who says, you know, actually, I think I would like to remain really immature? Hast du schon jemals einen Erwachsenen getroffen, der sagt, ehrlich gesagt, würde ich lieber gerne unreif bleiben? You know, I would really like to be very weak for life. Ich würde wirklich lieber ein Leben lang eher schwach bleiben. Of course, nobody has that kind of thinking who is a normal person. Natürlich nicht. Niemand, kein gesunder Mensch denkt auf diese Art. Now, since you obviously desire to be mature Da du dich ganz klar entschieden hast, reif zu sein and you want to be strong for life, und in deinem Leben stark sein möchtest, Peter says there is a way to do that. sagt Petrus, dass es einen Weg gibt, das zu sein. By choice, you choose to crave for the Word of God. Du wählst aus freien Stücken, dich nach dem Wort Gottes zu sehnen. So start to read it. Fang einfach an, es zu lesen. Say, Holy Spirit, I choose to want it. Sag, Heiliger Geist, ich entscheide mich dafür, ich will es. And as you do that, you will see that it's the very word of God that will do a very deep work in you. Sobald du das tust, wirst du sehen, dass genau dieses Wort Gottes ein sehr tiefes Werk in dir tun wird. May I ask you a question? Ich stelle dir eine Frage. And that's not a question for you to answer to me. Keine Frage, die du mir beantworten sollst. A question you should ask yourself. Eine Frage, die du dir selbst stellen sollst. How many hours or minutes every single day Wie viele Stunden oder Minuten täglich do you give for movies or the social nets to just influence you? nimmst du dir für Filme oder das soziale Netz, um dich beeinflussen zu lassen? And how much time, how many hours and minutes do you give the Word of God to influence you? Und wie viel Zeit, wie viele Stunden oder Minuten widmest du dich dem Wort Gottes, um dich beeinflussen zu lassen? Now let me ask you a second question. Nun stelle ich dir noch eine zweite Frage. Who chooses the desire for movies and social net? Wer äußert den Wunsch nach Filmen und sozialen Netzwerken? You know, you choose the desire for social media and you choose the desire for movies. Du entscheidest selbst über dein Verlangen nach sozialen Medien und dein Verlangen nach Filmen. It's not an uncontrollable thing that has gotten hold of you and there's nothing you can do about it. Es ist nicht etwas Unkontrollierbares, das von dir Besitz ergriffen hat und gegen das du nichts tun könntest. I don't hear what I'm not saying. Hör nicht das, was ich nicht sage. I'm not saying that you shouldn't be in the social media or you can't watch a movie. I'm not saying that. Ich sage nicht, dass du nicht in den sozialen Medien sein sollst oder dass du dir keine Filme ansehen darfst. Das sage ich nicht. I'm asking a question, which desire do you choose? Ich frage dich, welches Verlangen wählst du? If you choose the right desire, you will have the right result. Wenn du dich für das richtige Verlangen entscheidest, wirst du auch das richtige Ergebnis erhalten. The Bible guarantees that the Word of God will bring you to maturity, Die Bibel garantiert, dass das Wort Gottes dich zur Reife bringen wird and it will make you strong for life. und dich stark für das Leben machen wird. Look how he says verse 3. In Vers 3 sagt er, Especially now that you have had a taste of the goodness of Yahweh and experienced his kindness. Vor allem jetzt, wo ihr von der Güte Jahwes gekostet und seine Freundlichkeit erfahren habt. Isn't that incredible? Ist das nicht unfassbar schön? Basically, Peter is saying that first you experience God's goodness, God's kindness, then you respond to want more of the Word of God. Im Grunde sagt Petrus, dass du zuerst die Güte Gottes, die Freundlichkeit Gottes erfährst und dann reagierst du darauf, indem du mehr von Gottes Wort willst. Do you see again? Erkennst du es auch hier? God initiates and you respond. Gott initiiert und du reagierst. See, so many Christians think they have to desire the Word of God in order to experience God's goodness. So viele Christen denken, sie müssen sich nach dem Wort Gottes sehnen, um Gottes Güte zu erfahren. No. Nein. Because we have already experienced how incredibly kind, good and wonderful God is. Weil wir bereits erfahren haben, wie unglaublich gütig, gut und wunderbar Gott ist. That's why we will desire much more of His Word of God, because through that we will experience even more of His goodness. Werden wir uns noch viel mehr nach dem Wort Gottes sehnen, denn dadurch werden wir noch mehr von seiner Güte erfahren. So it becomes kind of this vicious cycle. Es entsteht eine Art Kreislauf. God fills us with His goodness and kindness. Gott füllt uns mit seiner Güte und Freundlichkeit. We respond by saying, okay, I choose to desire everything that the Word of God has for me. Wir antworten, indem wir sagen, okay, ich entscheide mich dafür, alles zu begehren, was das Wort Gottes für mich bereithält. And with this desire, we're going to experience so much more of His goodness. Und mit diesem Begehren werden wir so viel mehr von seiner Güte erfahren. Because He revealed it in His Word. Denn er hat es in seinem Wort offenbart. Now, as we experience more, we will want more. Sobald wir mehr erleben, werden wir mehr davon wollen. It's kind of like this. Es ist in etwa so. You know, sometimes you think, oh, I'm actually not really that hungry. Manchmal denkst du, ach, eigentlich habe ich gar keinen großen Hunger. You know, and then a good food comes on the table. Und dann kommt ein gutes Essen auf den Tisch. And you start to smell it. Und du fängst an, es zu riechen. You think, I'm not really hungry, but you know, I'll just have a little bite. Du denkst dir, ich habe eigentlich gar keinen Hunger, aber ich werde einfach einen kleinen Bissen nehmen. And then you have a little bite. Du nimmst einen kleinen Bissen. And then you realize, oh my God, this is so good. Und merkst, oh mein Gott, das ist so gut. And before you realize, you have a whole plate full. Bevor du es noch bemerkst, hast du einen ganzen Teller voll. It all started because you responded to the good smell of the food. Alles begann damit, dass du auf den guten Geruch des Essens reagiert hast. And when you responded, you realized, wow, this is better than I thought. Als du darauf reagiert hast, hast du gemerkt, wow, das ist besser als ich dachte. You who have experienced the goodness and the kindness of God, choose the desire for His word. Du, die du die Güte und die Freundlichkeit Gottes erfahren hast, entscheidest dich, mehr nach seinem Wort zu verlangen. And you will realize it's so much better than you've ever experienced. Und erkennst dann, dass es so viel besser ist, als du es je zuvor erlebt hast. And you will grow. Und wirst dann wachsen. And become mature. Und reif werden. So choose that desire. Entscheide dich, dieses Verlangen zu haben. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.